Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ein klein bisschen zu spät. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ich würde mich ganz gerne unter anderem mit euch auch unterhalten über den Sexismusvorwurf gegen den FDP-Politiker Rainer Brüderle. Was denkt ihr dazu? Findet ihr das berechtigt oder haltet ihr die ganze Sache für übertrieben? Was ist eure Meinung? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, Gerda, und Gerda ist 58. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hier spricht die Gerda. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja. Ja, ich bin das erste Mal seit 18 Jahren durchgekommen. Seit 18 Jahren? Also ja, überhaupt das erste Mal? 1895. Ja, genau. Und dafür bin ich heute auch die Erste. Das ist schön, das sei dir dann auch gegönnt. Um was geht's denn, Gerda? Ja, mein Thema ist, ich nenne die Fachbegriffe Spanking und Canning. Ich habe mich im Internet schlau gemacht. Sag's nochmal. Spanking und Canning. Spanking und Canning. Canning. Ja. Erklär's uns. Also Spanking ist ja sicherlich ein Begriff. Ja, erklärst du mal vielleicht. Ja, Spanking ist das erotische Versohlen. Genau. Also das erotische Hintern versohlen. Und Canning ist also die, ja, wie sagt man, die körperliche Bestrafung in einem Staat. Das ist der Unterschied. Die körperliche Bestrafung in einem Staat. Ja, in einem Staat, zum Beispiel Singapur oder Malaysia. Ich habe mich also im Internet schlau gemacht. Ja. Und ich würde gerne in so einem Staat leben. Wie bitte? Jetzt bin ich platt. Also du würdest gerne in einem Staat leben, wo die Menschen für irgendwelche... Ja, wo ich. Also es müssen nicht andere Menschen sein, also ich. Okay. Also wo ein Mensch, wo du eventuell, wenn du ein Vergehen begangen hast, körperlich bestraft wirst. Ja, genau. Das gibt es ja in Deutschland nicht. Gott sei Dank. Ja, aber es hat es ja mal gegeben. Es hat es mal gegeben, das waren üble Zeiten. Ja. Was ist denn mit dir los, wenn ich mal fragen darf? Ja, ich bin nicht immer lieb. Also, du kann auch böse sein. Also, ich höre schon, es läutet aus der Ecke SM. Ja. Ja. Also, Spanking, das erotische Hintern versohlen, das kenne ich zur Genüge. Das heißt, man hat dir schon oft und reichlich in den Hintern versohlt. Ja, genau. Ja. Ne, aber ich möchte auch mal das Canning erleben. Also, jetzt also ohne die erotische Komponente, einfach mal so bestraft zu werden. Ich muss gestehen, weil das sieht ja dann wieder ganz anders aus. Ich muss gestehen, dass ich diesen zweiten Begriff so gar nicht kannte. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Bevor wir noch... Ja, den kannte ich auch nicht. Das habe ich im Internet. Also da habe ich also Fotos gesehen. Also ich wusste gar nicht. Also ich bin erst seit kurzem im Internet, aber also da bekommt man die besten Informationen. Bevor wir denn zu Scanning kommen... Canning. Ja, bevor wir dazu kommen, nochmal zu deiner Sexualpraktik, die du bisher so zuhauf schon betrieben hast, wie du sagst. Wie lief denn das ab? Ja, ich sag mal so, also entstanden ist das in meiner Kindheit. Also da habe ich ja das erlebt, also das Hintern versohlen als Bestrafung. Mhm. Also so Elternhaus, Schule gab es das ja auch noch. Also ja, jetzt nicht auf dem Hintern, aber da gab es auch noch mal eine Ohrfeige. Ne? Ich bin Jahrgang 55. Ne? Ich kenne das auch noch, dass wir in der Schule haben wir eine gescheuert bekommen. Ja. Ja, kenne ich auch noch. Ja, mit Schrecken. Ja, das waren dann eher die Jungen. Also Mädchen haben dann immer sowas auf die Hand bekommen und sowas. Ne? Mhm. Aber dann gab es auch so einen Pfarrer, also der hat dann auch schon mal nochmal so den Rohrstock benutzt. Ne? Okay, das ist aber die Kindheit, das ist lange her. Wie lief so wie lief diese Art von Sexualität für dich ab? Ja, ich habe also einen Partner, der viel älter ist wie ich. Also ich bin 58, mein Partner ist schon Ende 70. Ne? Mhm. Also da ist der Altersunterschied. Ne? Mhm. den man auch braucht, ne, wenn man also der Devote ist. Also ich könnte das jetzt nicht mit einem jüngeren Mann ausleben. Ich könnte das jetzt nicht mit einem 30-Jährigen. Ne? Also was, was genau? Muss schon älter sein. Ne? Was genau macht der Partner denn dann mit dir? Ja, also ich werde, wie gesagt, körperlich bestraft. Also das ist dann, ja, ich muss dann also mein Höschen runterlassen, ne, und dann, ja, dann gibt's halt den Rohrstock auf den nackten Hintern. Ach so, den klassischen Rohrstock. Ja, genau, Rohrstück oder Gerte oder so, ja, Teppichklopfer, ne. Früher war das so, dass die Kinder sich dann über so einen Stuhl beugen mussten, damit die Eltern denen den Hintern versohlen. Musst du dich auch über so einen Stuhl? Nee, wir haben einen Strafbock. Also, wir sind da schon ein bisschen weit. Ein Strafbock. Also, wir sind ja Fachleute. Und dann legst du dich auf diesen Bock drauf, also? Ja, da wird man dann festgeschnallt, ne. Ach so. Also, das ist dann schon, ja, und dann, also, wie gesagt, ne, wenn man jetzt so über eine Lehne, könnte man ja ausweichen. Ja, ja. Und, ne, wie, also, ist dann schon so ein spezielles Instrument. Wie lange und wie intensiv schlägt der dich denn dann? Ja, das kommt drauf an. Also, ja, schon, dass ich manchmal 3 Tage nicht mehr sitzen kann oder manchmal auch leicht. Also, es kommt drauf an. Also, in welcher Verfassung ich bin, in welcher Verfassung er ist. Ne? Während du diese heftigen Schläge auf den Popo kriegst, so heftig, dass du manchmal nicht gehen kannst, wie du mir gerade gesagt hast, hast du währenddessen eine sexuelle Erregung? Ja. Ja. Ja. So stark, dass du zum Orgasmus gar kommst? Ja, also es kommt drauf an. Also manchmal gehen dann halt die Schläge bis zum Orgasmus. Ne? Ja. Also manchmal kommt der Orgasmus schnell, manchmal kommt er auch nicht so schnell. Das ist der Unterschied. So, nun hier kann man ja drüber schmunzeln und sagen, okay, die Gerda ist ein jeckes Huhn, aber was heißt Jeck? Sehr viele Leute sind so gepolt und das ist eine Art der Sexualität. Ja, ich sag mal so, ich stehe auch dazu. Ja. Wir machen zum Beispiel auch FKK und da kann es natürlich auch mal vorkommen, dass so, ne, dass ich dann auch mal mit dem versohlten Hintern dann... Okay. Rausgehen. Aber das sehen dann ja auch andere Leute. Ne? Genau. Aber die sind dann immer entsetzt und denken, ich habe so einen schlimmen Ehemann, aber ich will das ja. So, das ist ja alles noch okay. Aber hört nicht der Spaß auf, wenn man sagt, dass man in einem totalitären Staat leben möchte oder einem annähernd totalitären Staat, um dann in den Fängen der Justiz zu landen und da geschlagen zu werden? Ist das nicht ein bisschen sehr abgedreht? Ja, ich habe jetzt im Internet gelesen, dass das passiert aber eigentlich auch nur Männern dort. Also Frauen passiert das eigentlich nicht. Also in Singapur werden nur Männer bis 50 gezüchtigt, also Frauen gar nicht. Aber gerne, ganz im Ernst, das ist ja dann keine Spielart der Sexualität mehr. Das ist ja bitterer Ernst. Und ja. Das würde ja für dich vielleicht dann auch ganz schnell bitterer Ernst, wenn du in einer Gefängniszelle bist, wenn du vielleicht wirklich geschlagen wirst, vielleicht sogar in einem Maße, das dir gar nicht mehr gefällt, dann hat das doch nicht mehr mit Sexualität und Spaß zu tun. Ja, aber das ist, also ich möchte das halt mal erleben. Das ist halt, also bei mir und meinem Mann, sagen wir mal so, ich kann ja bestimmen. Ich kann ja sagen, aufhören, Gnade, hör auf, bitte. Ah. Und dann hört er ja auf. Ich verstehe. Da kann ich das eben nicht mehr. Da bin ich ja ausgeliefert. Ah ja, die nächste Steigerung für dich ist, dass du es nicht mehr bestimmen kannst. Ja, genau. Und ich habe ja dann auch ein Vergehen, ich habe ja dann auch was verbrochen. Ne? Ich bin ja in dem Staat, da wird man ja nicht einfach so bestraft. Ne? Ja. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, ja, ich möchte den, also, ne, ich glaube, dann würde man das ja nicht machen. Ne? Aber geht man nicht, selbst wenn man so einen Gedanken hat, ein bisschen leichtfertig mit all dem um? Denn die Menschen, die dort bestraft werden, das sind ja arme Leute, die ja wahrscheinlich für ein relativ harmloses Vergehen sogar in einer Art und Weise bestraft werden, was nicht unseren Normen von Menschenrechten und Justiz entspricht. Darf man da so? Ja, zum Beispiel in Singapur, da ist ein Schweizer, der ist 32, der ist wegen Graffiti-Sprühen zu einer Prügelstrafe verurteilt worden. Nur da würde ich sagen, also er wusste das. Weil wenn man in so einem Land lebt, da ist das ja allgemein bekannt. Das kommt ja nicht aus heiterem Himmel. Ich kann ja nicht sagen, ach, ja, also das ist, ich wusste das nicht. Abgesehen von deiner sexuellen Konditionierung oder Programmierung, wie bewertest du denn als Bürgerin solche politischen Systeme? Ja, es kommt drauf an. Also ich sag mal so, also es muss dieses, ich meine Singapur zum Beispiel, ne, das ist, da gibt's ja viele Touristen. Also ich würde jetzt Singapur jetzt nicht als totalitären Staat bezeichnen, einfach weil da die Prügelstrafe so ja eine gesellschaftliche Norm ist. Also ich würde das jetzt nicht so, also ich möchte sagen, ich möchte nicht gefoltert werden. Also das, ja, also das sollte schon, so krass drauf bin ich auch nicht. Ja. Also, deswegen finde ich, muss man sehr vorsichtig sein, wenn man auch dieses so locker flockig mal sich so vorstellt, das ist ja da kein Spaß mehr. Man hat es ja mit Staaten zu tun, die vielleicht sogar oder in vielen Fällen sogar dann auch im weiteren Verlauf die Inhaftierten foltern. Ja, genau. Also ich denke mal, also es sollte jetzt nicht sein als Folter, um da Geständnisse zu erpressen und sowas. Also ich würde mir jetzt einen Staat vorstellen zum Beispiel, ja, wegen einer Ordnungswidrigkeit zu schnell gefahren, also ich mag schon, oder es ist doch bei dir weggemacht oder sowas. Also es ist doch, jetzt nicht irgendwas Politisches. Ja, ich mag schon. Es ist irgendwie doch eine Spielerei bei dir. Am liebsten wäre dir, wenn du als Strafe für ein falsches Parken von einem Polizisten mal so richtig den Hintern versohlt bekämst. Ja, genau. So, jetzt habe ich dich doch richtig verstanden. Aber du, ich hoffe nicht, dass du nach Singapur auswanderst oder noch irgendwo. Nein, also das wäre mir ehrlich gesagt auch zu weit und sowas. Ist natürlich so, ja, ist einfach so der Kontrast. Also ich denke mal, ja, ich habe es immer nur mit meinem Mann ausgewählt. Ja, ja. Ich denke mal mit einem Fremden oder ja, sowas. Aber das kannst du ja machen. Du kannst dich ja im Netz schlau machen und dich mit irgendjemandem treffen und ein bisschen härter an die Sache rangehen. Ja, also ich denke mal, das ging ja auch. Also ich das würde ganz es gerne. Ne, aber du denkst jetzt nicht, also dass ich jetzt irgendwie, das ist für mich rein persönlich. Ja, ne, ja, das hat jetzt nicht, dass ich sage, das müssen andere Menschen auch. Ja, das habe ich schon so verstanden. Jetzt, ich habe es auch so verstanden als eine Gedankenspielerei deinerseits. Ja, genau. Mensch Gerda, du bist ja Drupp, sagen wir hier in Köln. Das ja. ist ja. Ja, ich komme ja aus Köln, also hört man bei mir jetzt nicht so, doch, ganz so heftig. So ein bisschen Singsang höre ich da schon raus. Ja, wir erkennen uns. Ich habe überall gelebt, das ist irgendwie alles so ein bisschen drin. Ne? Liebe Gerda, ich hoffe, dass du in kein totalitäres Regime auswanderst und da in die Fänge der Schergen gerätst. Lebe deine Sexualität, wie auch immer, hier aus und ich wünsche dir dabei, dass es dir gut geht. Könnte ich auch mal kurz mit einem Psychologen sprechen, was der dazu meint, wenn das ging? Ah ja, natürlich, ja. Sehr gerne. Wenn das Psychologen bedürftig ist, machen wir das gerne. Ja, ich weiß es nicht, ne? Also okay, vielleicht. Mal sehen, was unsere Psychologin dazu zu sagen hat. Ja. Liebe Gerda, Magdalena ist heute unsere Psychologin, die ruft dich gleich an. Ich wünsche dir alles Gute und ich habe mich gefreut, dass du angerufen hast. Ja. Ich habe mich gefreut, mit dir sprechen zu können. Vielen Dank. Alles Gute. Ja. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und schon geht es weiter mit Julia. Und Julia ist 34. Guten Morgen, Julia. Guten Morgen. Hallo, Julia. Um was geht's bei dir? Hallo. Bei mir geht's. Oh Gott. Bei mir geht es um ein kleines Mädchen, das 7 Jahre alt geworden ist und heute beerdigt wurde. Ich war heute auf der Beerdigung dabei und die Eltern sind die Vermieter von meinem Kosmetikstudio und die Kleine war die Mitschülerin von meiner Tochter. Warum ist das Kind gestorben? Das ganz genau weiß ich nicht. Was ich weiß ist, sie hatte für ihren Körper zu großes Herz gehabt. Mhm. Und sie lag über einen Monat in Gießen, im Herzklinik, also in Gießen ist wohl ein Krankenhaus, die das spezialisiert dafür sind. Mhm. Und das, leider Gottes, habe ich das viel später erfahren, weil ich Anfang des Jahres in mein Kosmetikstudio reinkam und habe mich beschwert, weil meine Heizung nicht funktioniert hat. Es war eiskalt und ich habe dann meinen Vermieter angerufen und ich wusste nicht, dass er schon mit der Kleinen im Krankenhaus lag und habe mich da aufgeregt. Was heißt aufgeregt? Ich habe einfach nur angerufen und gefragt. Dabei waren die Eltern schon in großer Sorge wegen ihres Kindes. Genau. Mhm. Und ich beschwere mich über meine Heizung. Mhm. Ja, und jetzt warst du heute auf der Beerdigung. Ja. Wie war das? Wie war die Beerdigung? Entschuldigung. beschreib mal ein bisschen. Ich habe die Eltern umarmt und habe mich entschuldigt, und weil wegen meinen Lappalien. Und die haben ganz andere Sorgen gehabt. Mhm. Aber du hast einmal da angerufen, hast dich beschwert wegen der Heizung. Ja, was heißt beschwert? Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, die Heizung funktioniert nicht, ich muss arbeiten als Kosmetikerin, okay, in einem Studio. Es muss schon warm drin sein. Aber Julia, so, das ist doch nicht schlimm, das kann doch mal passieren, auch wenn du dann erfahren hast, dass das... Nein, wenn die Eltern sich da um das Leben des Kindes da kämpfen und ich rufe da an und beschwere mich. Ja, aber zunächst einmal wusstest du doch gar nicht, in welcher Situation die Eltern sind. Ja, ich weiß. So, das ist doch schon mal ausschlaggebend. Wenn du gewusst hättest, in welcher Not die Eltern sind, dann würde ich auch sagen, hättest du dich mal ein bisschen zurücknehmen können. Ja, ich hätte jemand anders anrufen können, Heizungsinstallateur oder sonst irgendwas. Aber und dieser Vorfall, von dem du erzählt hast, so etwas, ist einmal passiert. Ja, es ist einmal passiert. Ja, das ist, so, das ist doch nicht so schlimm. Danach wusste ich nichts davon. Bis jetzt am Mittwoch, da kam meine Tochter. Ich wusste, dass der Vater mit der Kleinen im Krankenhaus in Gießen liegt. Ich habe zwar nicht verstanden, warum die in Gießen liegt, weil in Köln haben wir ja hier Kinderkrankenhäuser ohne Ende. Mhm. Warum ausgerechnet in Gießen? Und ich habe erfahren, in Gießen sind Herzspezialisten. Mhm. So, und da ich ein bisschen, also ein positiver Mensch bin und ich mit meiner Tochter schon oft öfters im Krankenhaus lag, habe ich gedacht, ach komm, es wird schon wieder. Ist deine Tochter auch so alt wie das verstorbene Kind? Meine Tochter ist ein Jahr älter. Ein Jahr älter. Mhm. Und und dann habe ich erfahren, meine Tochter kam jetzt am Mittwoch nach Hause, mhm, und hat gesagt, die Emilie... Sorry, ich weiß nicht, ob ich den Namen überhaupt aussprechen darf, aber die Kleine ist gestorben. Mhm. Ich habe meine Tochter angeguckt, habe gesagt, Elena, das ist jetzt kein Spaß, also bitte sei ernst, ist das wirklich wahr? Und sie so, ja, in der Schule wurde das halt eben so gesagt. Hast du denn, du hast doch den Eltern dein Mitgefühl und dein Beileid ausgedrückt? In dem Moment nicht. Nein, in dem Moment nicht, aber jetzt danach dann. Erstmal wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Mhm. Heute habe ich erfahren, als ich um 8 Uhr meine Tochter in die Schule gebracht habe, habe ich heute erfahren, dass die Kleine beerdigt wird. Ich war total überrumpelt, weil normalerweise, wenn man erfährt, dass jemand gestorben ist, dann dauert das vielleicht eine Woche oder länger, dass dann diejenige beerdigt wird, aber heute wurde sie beerdigt. Und dann hast du dich kurzerhand entschlossen, dorthin zu gehen. Ich habe meine Termine alle abgesagt und bin dahin. Aber Julia, jetzt nochmal, das ist doch eine sehr, sehr nette Geste. Ich finde, dass du da überhaupt nichts Schlimmes gemacht hast. Meine Sorge ist jetzt einfach, wie gehe ich jetzt damit um? Das heißt, es belastet mich seit Mittwoch. Mein Umfeld sagt, ach Julia, sei doch froh, dein Kind ist doch gesund und sei doch froh über dein Leben, bei dir ist doch alles in Ordnung und dein Kind ist doch gesund. Natürlich bin ich darüber froh, aber trotz allem... Natürlich. Schlecht, ja. Weil ich an die Eltern denke. Ja, Julia, ich denke an die Mutter, weil ich weiß, natürlich, kann mir vorstellen, wie sie sich ja fühlt. Aber dann sprich doch einfach die Mutter an und unterhalte dich mit ihr. Sag ihr, dass dir das sehr leid tut, dass du sie damals da so ein bisschen angefahren hast. Und unterhalte dich. Ich habe sie heute bei der Beerdigung, während das weiße, klitzekleine Sarg, das war ungefähr einen Meter lang, stand vor mir, und ich habe dann die Mutter umarmt und den Vater umarmt. So, das ist schon mal sehr nett. Und die haben sich natürlich bedankt, dass ich trotz, obwohl es überhaupt nicht in der Zeitung stand. Ja, das sind doch alles nette Gesten. Nur konnte man heute nicht groß reden. Du warst da, du hast sie umarmt. Jetzt lass mal ein paar Tage vergehen und dann suchst du mal das Gespräch. Vielleicht ist es den Leuten, tut es den Leuten ja auch gut, wenn du bist ja nur auch Mutter eines Kindes, in etwa dem Alter ihres Kindes, dass man da einfach mal sich ein bisschen austauscht. Meine Tochter hat heute ein Kuvert, also ich lege da nicht viel Wert drauf auf ein Brief oder wie nennt man das, so eine Trauerkarte. Beileidsbekundigung, ja. Genau. Wir haben selber eine gebastelt und meine Tochter hat geschrieben, liebe Emilia, leider musstest du fortgehen. Ich fand es schön, mit dir zu spielen. Nur leider ist es jetzt vorbei. Ich hoffe, dass Gott dich nicht verlässt und dass du jetzt ein Engel bist. Ja. Das ist sehr, sehr schön, sehr rührend. War dein Kind mit auf der Beerdigung? Nein, leider durfte sie das nicht. Das wurde von der Schule nicht genehmigt, sie da zu entschuldigen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Und was ich total schlimm finde, die haben heute in der Schule ein Kinderdisco gemacht. Und das Kind war, wie du gerade auch sagtest, da in der Schule auch? Die war in der ersten Klasse, ja. Und es wurde eine Disco in der ganzen Schule da veranstaltet. Ja. Das finde ich auch ein bisschen pietätlos, muss ich sagen. Ja, da stirbt ein Kind. Obwohl die in eine E-Mail reingeschrieben haben, Kinder sollen jetzt so den alltäglichen Leben weiterführen, aber bitte nicht heute, wo sie beerdigt. Also dann will ich dir sagen, da bin ich auch empört drüber. Und ich finde auch, dass die Schule den Eltern und Kindern hätten freigeben müssen, die zu der Beerdigung hätten gehen wollen. Ich finde, das gehört unbedingt dazu, auch zu einer Bewältigung und auch Trauerbewältigung. Wenn die Kinder das wollen, müssen sie es dürfen. So, und dann auch noch eine Disco zu veranstalten, ist wirklich das finde ich, da würde ich mich auch nachträglich noch sehr beschweren bei der Schulleitung. Das geht nicht. Nee, also ganz ehrlich, also eigentlich bin ich so eine ganz stille Maus, aber was das angeht, also eine Kinderdisco ist... Am Tag der Beerdigung eines Kindes aus der Schule, das ist schon krass. Ja. Ja. So Julia, ich finde, du hast nichts Schlimmes getan. Und ich finde, du kannst noch viel mehr jetzt ein Gutes für die Familie tun, indem du das Gespräch suchst. Hab keine Sorge, dass du Angst hast, die Leute anzusprechen. Das haben aber viele. Wie soll ich dir denn ansprechen? Ich kann doch nicht sagen, hallo, so und so, wie geht es dir? Doch, natürlich geht es dir schlecht. Ja, aber das kann man machen. Das kann man machen. Frag, wie es geht und erzähl, wie du die Beerdigung gefunden hast, dass er einfach ins Gespräch kommt. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, glaube ich, indem man einen großen Bogen um Menschen macht, die einen Trauerfall das haben. Das ist ja das, was ich nicht machen möchte. Ich habe einen Brief geschrieben und keine Trauerkarte wie herzliches Beileid, sondern einen Brief geschrieben, wie ich das erfahren habe und wie ich das fühle. Und es kannst ja ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann sprichst du die Leute einfach an. So würde ich es machen. Und ich finde, dass du nichts falsch gemacht hast. Und du bist ein sehr mitfühlender Mensch. Und das werden die diese Familie auch sehr schnell merken und das auch zu schätzen wissen. Meinst du das? Bin ich ganz sicher, Julia. Mach das mal so. Und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute dafür. Okay, ich danke dir. Sehr gerne, Julia. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wolfgang 66. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Wolfgang. Weswegen rufst du an? Meine erste Anruferin sagte, sie hat 18 Jahre lang versucht. Ich habe es heute das erste Mal versucht. Und so bin ich bei dir. Okay. Ja, siehst du, so geht das. Ja, es geht ums Thema Rainer Brüderle, hast du ja speziell... Habe ich aufgerufen, weil das ein großes Thema ist heute, überall in allen Medien. Und das finde ich ein Witz. Also das ganze Thema läuft ja unter dem Thema Herrenwitze und ich... Das finde ich also wirklich den größten Witz. Du findest das den größten Witz? Du findest es unberechtigt? Unberechtigt, ja. Also ich habe den Sternartikel nicht gelesen. Ich habe nur das mitbekommen, was in den Medien, was in den Nachrichten zu hören war. Und da habe ich als Beispiel, und meistens wird ja der härteste Grund genannt, kam als Beispiel, dass er zu der Journalistin gesagt hätte, sie würde ja auch gut in den Dirndl reinpassen. Mhm. Wenn man das als sexuelle Belästigung auffasst, dann weiß ich nicht mehr, wo wir reden. Ne? Und vor allem, dass dieses Thema nach über einem Jahr nach dem angeblichen Skandal auf den Tisch gebracht wird, zu einem Moment, wo halt dieser Mann zum Spitzenkandidaten erhoben wird. Also ich bin kein FDP-Mitglied. Hat schon einen gewissen Geschmack, ne? Welchen Geschmack, deiner Meinung nach? Naja, das hat schon ein Geschmäckle, dass es nur gerade jetzt publiziert ja, wird. Genau, das meine ich. So meine ich das, ja. Das gebe ich dir völlig recht. Warum, wenn es so schlimm war, hat die Dame nicht vor einem Jahr schon mal sich richtig geäußert? Richtig. Und ich muss ihr auch recht geben, einer Frau mal auf den Busen zu gucken. Lieber Gott nochmal. Ist das schlimm? Ja, aber langsam. Einerseits leben wir in einer Gesellschaft, wo Moral so gut wie keine Rolle mehr spielt. Und auf der anderen Seite werden dann wirklich, also in meinen Augen, ein harmloser Herrenwitz zum Skandal erklärt. Also Wahnsinn. Nun bist du ein Mann von 66 Jahren und kannst dich vielleicht auch nicht so in die Seele einer vielleicht 30-jährigen Frau, einer Journalistin oder wer auch immer hineinversetzen, die dann von einem mächtigen Politiker angesabbert wird vielleicht mit irgendwie so ähnlichen Sprüchen. Ich meine jetzt nicht Herrn Brüderle, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt das als einfaches Beispiel. Und man sagt ja, so ist es heute zu hören, dass das immer und immer wieder vorkommt. Okay, ich bin mir sicher, dass es wirklich Zwischenfälle gibt, wo das dann berechtigt wäre, wo die Witze dann wirklich nicht so harmlos sind. Mhm. Aber das, was ich jetzt von Sachen Brüderle bisher gehört habe, kann ich nichts, keinen sexuellen Berechtigung. Also ich stimme dir da völlig zu. Ich bin nun, weiß Gott, kein Mitglied der FDP und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht jetzt hier um eine sachliche Beurteilung der ganzen Sache. Und vor allen Dingen die Angelegenheit, dass es ein Jahr später veröffentlicht wird. Und zudem, niemand weiß, ob das stimmt, was diese Frau sagt. Niemand war dabei. Niemand kann es bezeugen. Und es war ja anscheinend, was noch dazu kommt, in einer Runde, also es gibt ja, ob das jetzt im Sport ist oder in der Politik, gibt es ja nach sogenannte inoffizielle Zusammenkünfte, wo ein Vertrauensverhältnis herrscht, ne? wo man in lockerer Runde auch mal Dinge sagt, die nicht an die Öffentlichkeit kommen, wo es so eine Art Agreement gibt. Ne? Und daran wird sich in der Regel auch gehalten. Und wie gesagt, also auch gerade Journalisten, die sich ja gern als Hüter von Recht, Gerechtigkeit und Ordnung aufspüren, möchte ich schon fast sagen. Ich weiß nicht, wenn man mal das Leben von Journalisten durchleuchten würde, was da für Hintergründe, Abgründe sich auftun würden, aber das macht ja keiner. Ne? Ja. Und niemand weiß auch, darüber wird auch natürlich nicht gesprochen, was es vielleicht auch für anzügliche Bemerkungen gibt von vorgesetzten Frauen gegenüber ihren unterstellten Männern oder was es für anzügliche Bemerkungen gibt von vielleicht maskulinen lesbischen Vorgesetzten gegenüber ihren Frauen. Da darf man ja gar nicht drüber reden, dann ist man ja gleich schon der Buhmann. Gibt es sicher auch, natürlich. Sicher auch. Heute sagte irgendjemand, sagt heute, es, wenn sich das jetzt weiter so anheizt, dann kann man irgendwann als Mann oder als Politiker in einer bestimmten Funktion gar nicht mehr alleine Aufzug fahren mit einer Frau, weil man Angst hat, dass irgendwas hinterher gesagt wird. Mhm. Okay, Wolfgang, deine Meinungsäußerung zu diesem Fall. Es kommen sicher bestimmt ganz andere Meinungsäußerungen und ich bitte auch darum, meldet euch 0800 220 5050 und an Wolfgang vielen Dank für deinen Anruf. Okay, Dominik, alles Gute. Dir auch. Tschüss. Jo, ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit Holger. Und Holger ist 41. Guten Morgen, Holger. Guten Morgen, Domian. So, Holger, jetzt sind wir beide dran. Ja. Um was geht's? Ja, ich war 5 Jahre Mönch. Oh. In einem buddhistischen Kloster. In einem buddhistischen Kloster? Mhm. In Deutschland? Ja, unter anderem auch. Aber ich habe 3 Jahre in Indien gelebt. Mhm. 5 Jahre Mönch in einem buddhistischen Kloster. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das ist jetzt, also jetzt bin ich knabe 7 Monate wieder zu Hause. Ach, ganz frisch. Ja. Und kamst dann direkt aus Indien? Nein, da war ich dann, zum Schluss war ich in Deutschland. Ah ja. ich muss das erstmal ein bisschen sacken lassen. Das ist ja eine ungewöhnliche Biografie, ein ungewöhnlicher Punkt in einer Biografie. Warum hast du dich für dieses Mönchsleben entschlossen? Ich habe mal vor langer Zeit eine wunderschöne Reportage im Fernsehen gesehen über einen tibetischen Mönch, der auf Wanderschaft gegangen ist. Und das hat mir irgendwie sehr inspiriert. Das hat mir, weiß ich nicht, das hat einfach was in mir ausgelöst. Und dann hat mich eine gute Freundin mal angerufen und hat mich gefragt, ob ich diese Reportage auch gesehen hätte. Und dann sagte ich ja. Und dann sagte sie, sie kennt ein Zentrum in Gießen, in der Nähe von Gießen, ob ich nicht mal Lust hätte, mitzufahren. Mhm. Ja, so ist das mal entstanden. So bin ich dann irgendwie mal in den Buddhismus reingerutscht. Ja, in den Buddhismus reinrutschen ist ja die eine Sache. Mhm. Sich dann aber gleich für einen Aufenthalt in einem Kloster zu entscheiden und dann gar sogar ins Ausland. Gleich bin ich ja nicht also es ging dann erstmal eine Zeit lang, bin ich dann immer hingefahren, habe dann dort immer mitgemacht und habe mich in dem Verein auch ein bisschen engagiert, habe verschiedene Dinge dort gemacht, bin dann auch mal mit denen in Schulklassen immer reingegangen, weil da gab es da auch, die haben dort immer auch in Schulklassen dann immer solche, über den Buddhismus ein bisschen gesprochen und sich interessiert. Was hat dich denn so angesprochen am Buddhismus, dass du Buddhist geworden bist? Das ist die Offenheit und vor allen Dingen auch, man kann ja weiterhin Christ bleiben, man kann auch Muslime oder Jude sein. Das spielt überhaupt keine Rolle im Buddhismus, weil der Buddhismus selber ist sehr offen, sehr mitfühlend. Ja, wenig dogmatisch. Wenig dogmatisch. Genau. Es ist einfach das Leben selber und es ist einfach eine Selbstfindungsphase, in jeder Phase. Also man. Aber vielleicht, wenn du es doch vielleicht noch genauer erklären könntest, vielleicht auch für jemanden, der jetzt überzeugter Christ ist, oder vielleicht auch für einen Atheisten, das ist völlig egal. Was ist das besonders Anziehende und Interessante und Überzeugende am Buddhismus? Ich will es mal so beschreiben. Also wenn man den Menschen nicht leiden kann, also jetzt mal ganz krass gesagt, dann ist es gut, wenn man auf Augenhöhe mit diesem Menschen Empathie geben kann. Das zeichnet den Buddhismus für mich aus. Also Buddha selber war schon ein Mensch, der früher sehr viel schon Empathie gegeben hat. Mehr hat er gar nicht gemacht. Er hat einfach die gewaltfreie Kommunikation in den Vordergrund gestellt. Aber hat das Jesus nicht auch gemacht? Das hat Jesus auch gemacht. Mhm. Jesus Christus war in meinen Augen einfach gelebter Buddhismus, was er gemacht hat. Mehr auch nicht. Also, das ist eine gute These. Eigentlich war Jesus der erste große, nicht der erste, der Buddhismus gab es ja schon viel früher als Jesus. Jesus vielleicht vom Buddhismus was erfahren hätte, hat er glaube ich nicht, wäre er vielleicht auch Buddhist geworden. Das ist nicht ganz richtig. Also es gibt Bücher im Vatikan, die wohl verbrannt worden sind, wo Jesus Christus in einem buddhistischen Kloster gelebt hat. Siehst du, das habe ich auch noch nie gehört. So, jetzt aber zum Kloster. Wie ist das Leben in einem buddhistischen Kloster? Also ich war in einem tibetischen Kloster, ganz am Anfang, in der Nähe von Ladakh, in einem kleinen Dorf. Dieses Dorf hieß Rijmi. Ja, und dort bin ich einfach durch Zufall mitgekommen, weil die sind dann irgendwann mal von meiner Gruppe dorthin gefahren zu einer Pilgerreise. So habe ich das Kloster kennengelernt und die haben dann eine neue Stupa dort aufgebaut und ein neues Gästehaus. Und in meinem vorherigen Leben habe ich ein bisschen Maurer gelernt. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen mitzuhelfen. Ja, so ist das entstanden. Ach so, du hast dann in dem Kloster auch gearbeitet. Ja. Ganz am Anfang war ich gar kein Mensch, sondern ich habe erstmal fast ein halbes Jahr dort gearbeitet, regelrecht. Und als du dann Mönch wurdest, hast du dann auch noch gearbeitet? Sehr viel. Man muss sehr viel da tun. Es ist nicht so, wie man das sich immer denkt, dass man dann nur meditiert und auch nur dort ist, sondern man muss schon arbeiten. Also es ist schon richtige, harte Arbeit. Ja, darf man sprechen mit den anderen Mönchen? Ja, natürlich. Das darf man. Ich war in einem Retreat auch mal. Dort habe ich dann ein halbes Jahr nicht gesprochen. Wie nennt man das? Ein Retreat. Das ist dann ein Kloster, wo ein Schweigekloster. Es gibt es auch, und zwar in der Nachbarschaft bei uns, war ein Retreat-Haus und dort haben Mönche auch gelebt. Dort lebt immer noch ein Mönch, der ist jetzt 7 Jahre in einem Retreat. Der hat 7 Jahre geschwiegen? Nein, der ist noch dort. Er ist immer noch da. Und schweigt immer? Im 7. Jahr. Der schweigt immer noch. Er ist auch immer in demselben Raum. Wahnsinn. Der geht nicht raus aus dem Raum? Nein, Er geht nicht raus aus dem Raum. Also er hat schon die Möglichkeit zu duschen dort. Also es gibt auch noch einen Nachbarraum und einen ganz kleinen Garten in der Mitte. Ich habe mir das mal angeguckt. Da kann man durch so eine Luke, kann man sich das mal anschauen. Und da gibt es einen kleinen Garten, da können sie dann auch mal rein. Aber er ist überwiegend in diesem Haus. Ist das so jetzt seit 7 Jahren. Ist so etwas Extremes im Sinne von Buddha? Das weiß man eben nicht. Also Buddha selber hat ja vieles gesagt und auch vieles gemacht. Aber es ist ja alles sehr, sehr viel später aufgeschrieben worden. Insofern weiß man nie, was denn noch so stimmt. Wie war das? Hattest du da eine eigene Zelle? Ich habe, das kann man so nicht beschreiben. Also es ist nicht so wie jetzt in den deutschen Klöstern, dass man so eine Art Klausur hat, sondern es waren schon große Schlafsäle. Und im tibetischen Buddhismus, das ist ja, es gibt verschiedene Strömungen im Buddhismus, es gibt ja die Mahayana-Linie und auch der Ursprung des Buddhismus ist der Theravada-Buddhismus. Und wir stammen ursprünglich, also der tibetische Buddhismus kommt ja von der Mahayana-Linie, ja. Also hattet ihr da große Schlafsäle, in denen ihr geschlafen habt? Wir hatten große Schlafsäle, ja. Also ich hatte dann zum Schluss ein Zimmer mit 5 Mönchen zusammen. Und man stellt sich das immer so, wenn man das so hört, so etwas vielleicht verklärt man das so ein bisschen draußen. Gibt es da auch manchmal auch Streit und Spannung? Ja, natürlich. Ja, ja. Und wie gibt es auch? Auch richtig heftigen Streit, dass man sich anschreit? Kann auch schon mal vorkommen, ja. Das ist wie überall. Aber man schlägt sich nicht, so weit geht's nicht. Nein. Also Gewalt habe ich auch wirklich gesagt, einmal draußen erlebt, aber in dem Dorf. Aber gut, das waren unter 2 Bauern, die sich da mal gekappelt haben. Aber jetzt, dass man sich da richtig, also nein, das habe ich nicht erlebt. Wie gehen diese Mönche, oder wie gehen die Mönche, wie du es erlebt hast, mit der sexuellen Abstinenz um? Das ist nicht einfach, weil ich von meiner Grundkonzeption bei mir selber, ich bin ja auch homosexuell. Das ist schon eine Erfahrung halt, auch damit umzugehen, sich zu sagen, okay, jetzt bin ich Buddhist und jetzt bin ich Mönch und jetzt lebe ich im Zölibat. Man geht offen mit diesem Thema um. Also in diesem Kloster habe ich erlebt, dass es sehr offen mit diesem Thema umgegangen wurde. Auch die jungen Mönche, die dann zum Beispiel in die Pubertät gekommen sind, man hat es ihnen nicht verboten. Es ist nicht so, dass man dann hergegangen ist, hat er gesagt, nee, das, was du da jetzt machst, ist Wutzebebe oder das darfst du nicht, sondern man... Okay, das war bei den jungen Mönchen, aber die älteren Mönche dürfen es doch eigentlich nicht. Nein, das ist richtig. Und es gibt im tibetischen Buddhismus noch die Gelbmützen, die dürfen dann auch heiraten. Also die durften auch, das ist so wie Pfarrer, kann man das sagen. Ah ja, hast du dich denn in all den Jahren an dieses Gebot gehalten? Also bevor ich mein Gelöbnis noch nicht abgelegt habe, davor muss ich ehrlich gestehen nicht, aber danach schon. Kommen wir nochmal zu diesen Schweigekammern, Retreats. Ein Retreathaus. Ne? Retreathaus. Hast du das auch mal ausprobiert und gemacht? Ich habe geschwiegen, aber im Kloster direkt selber. Also nicht in einem Retreathaus. Also wenn man in ein Retreat reingeht, das ist eine Art Selbstfindungsphase. Man kann es in verschiedenen Formen machen. Also ich habe es nur gemacht, ich habe nicht gesprochen. Also ich habe 6 Monate nicht gesprochen. Du hast 6 Monate nicht gesprochen? Das ist ja Wahnsinn. Holger, ich muss dir sagen, ich hab das ja hier auch schon öfters erzählt, dass ich ab und zu im Sommer in die Wildnis fahre nach Lappland. Sehr schön. So. Ja, und da erlebe ich das auch, aber natürlich extrem, das ist ein Promille von dem, was du da erzählst, oder noch viel weniger, dass ich dann auch über 2 Wochen nicht spreche und schweige. Das finde ich schon eine extreme Erfahrung. Aber wenn man 6 Monate nicht schweigt, was macht das mit einem? Man schaut sich selber an, man geht in sich hinein, man guckt, man hat andere Gefühle, man hat andere Gedanken. Außerdem ist es auch nicht wichtig, was von außen kommt. Ich habe auch mit dort gearbeitet, auch in der Küche, weil dann war ich in der Küche eingeteilt, habe auch dort meine Arbeiten immer gemacht. Du bist nur für dich. Also du bist nur für dich. Und es ist so ein tiefer Impuls. Das kann man gar nicht beschreiben. Ist es nach diesen 6 Monaten ein schönes Gefühl gewesen? Oder eher, oder eher finster depressiv? Es kommt drauf an. Also einige waren sehr fröhlich. Andere habe ich erlebt, die waren schon auch mit ihrer Tiefe, haben dort Sachen angestoßen, die dann auch zum Ausbruch gekommen sind. Das glaube ich. Ja, das steigt alles auf. Alle alles, was man vielleicht im Leben so verdrängt, steigt auf, wenn man schweigt. Richtig. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Genau, weil dann spricht man nur mit sich. Genau. Und mit den Dingen, die da sind. Und das Ziel ist wahrscheinlich, wenn irgendwann alles an Nebeln, die in einem wabern, aufgestiegen ist, dann ist es gut. Ja. Aber da, das ist ein weiter Weg. Ja. Warum bist du jetzt wieder zurückgekommen, Holger? Ich bin dann zum Schluss, ich war erst in einem tibetischen Kloster, bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und bin dann nochmal in einen anderen Orten eingetreten. Das kann man auch machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das nennt man, der Orden ist ein vietnamesischer Orden. Da gibt es auch einen sehr großen Mönch, der wohnt in Frankreich. Das nennt man Plum Village. Hier heißt Thich Nhat Hanh. Nee, sag mir jetzt nichts, aber ist auch egal. Also es ist auch ein sehr, sehr, sehr hoher Mönch, um das mal so zu beschreiben. Und ich bin dort nicht bei Thich Nhat Hanh direkt selber, aber von der gleichen Linie in Frankfurt in eine Pagode gekommen. Und bist jetzt auch dort? Nein, ich bin nicht mehr dort. Bist jetzt im normalen Alltag wieder? Jetzt bin ich wieder quasi Zivilist. Und was machst du jetzt in deinem zivilen Leben? Jetzt bin ich wieder im Vertrieb. Ach. Und das funktioniert. Dahin kann man wieder zurückkehren, wenn man so etwas sehr Intensives hinter sich hat? Ja, natürlich. Klar. Um Bodenhaftung wieder zu bekommen, das fördert auch der Meister. Der sagt dann irgendwann, okay, jetzt ist es wieder Zeit, dass du wieder mal zurück zur Realität kommst. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt viel fester auf dem Boden des Lebens stehst als vorher. Teils. Manchmal. Und manchmal auch nicht. Aber wahrscheinlich kann dich so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Gut, ich bin, ich habe eine Wahrsagerin in Indien kennengelernt und komischerweise, es ist fast alles so eingetreten, wie sie gesagt hat. Nur ein bisschen anders umschrieben, aber bis jetzt läuft es so, wie sie es gesagt hat. Dann wünsche ich dir von Herzen, Holger, dass es weiter gut für dich läuft. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Sicherlich hätten wir eine ganze Stunde uns oder noch länger unterhalten können. Aber das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in ein sehr ungewöhnliches Leben. Wir hatten ja vor ein paar Monaten schon mal einen Einblick gemacht bei Schwester Katharina. Das war eine Nonne, die hier angerufen hat, die seit 30 Jahren in einem Kloster in Köln hier ist. Und jetzt haben wir das von dir gehört. Das freut mich sehr. Vielen Dank für deinen Anruf und dir alles Gute von Herzen. Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Holger. Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.43 Uhr. Das ist jetzt meine Ankündigungszeit für das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Haben wir Themennacht und das Thema heißt Ausspioniert. Und ich möchte gerne mit Leuten nächste Woche reden in der Themennacht, die selbst schnüffeln oder schon mal geschnüffelt haben. In E-Mail-Accounts, in Handys, in Briefen, wo auch immer. Oder gerne auch mit Leuten, die ausspioniert wurden, die also Opfer von Schnüfflern geworden sind. Und ging es dabei vielleicht um eine geheime Liebe? Das kann ja sein. Es kann auch sein, dass es um Kameras auf der Arbeit geht. Das ist ja auch eine Form des Ausspionierens. Oder im Stalking. Also, ausspioniert. Seid ihr schon einmal ausspioniert worden? Von wem auch immer? Einem Privatmann, eurem Arbeitgeber? Oder habt ihr selbst so etwas schon gemacht oder macht es gar noch? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema ausspioniert. 0800 220 5050. Unser Thema heute ist kein festes Thema, sondern freie Themennacht. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert. Und hier ist Brigitte. Und Brigitte ist 65. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, Domian. Hallo, Brigitte. Dein Thema. Ich wollte mich zu der Sache Brüderle äußern. Sehr gerne. Ich habe mich gerade sehr geärgert, sowohl über den Anrufer, wie auch über ihr Verhalten, Domian. Mhm. Ich sehe hin und wieder ihre Sendung und ich finde eigentlich, dass sie im Urteil sehr abgewogen sind. Mhm. Aber dass sie gerade sich so echauffiert haben und über die junge Journalistin gesagt haben, wenn dann die Dame, das finde ich schon herabsetzend. Ach nein, das meine ich nicht so. Ja, das kam aber sehr empört von ihr. Nein. Ich hätte auch sagen können, die Frau oder die Kollegin. Gut. Das nehme ich zurück. Das war eine junge Journalistin, die über eine Begebenheit geschrieben hat, die zugegebenerweise nicht dieses Jahr nach dem Dreikönigstreffen, sondern im vorigen Jahr war. Genau. Aber erstens weiß ich nicht, ob sie nicht schon im vorigen Jahr den Artikel geschrieben hat und irgendein Chefredakteur gesagt hat, ach, ist uninteressant, lassen wir liegen. Aber dieses Jahr gesagt hat, hör mal, du hattest da doch voriges Jahr was, das können wir jetzt gut bringen. Das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Da gebe ich dir recht. Wir wissen nicht, ob sie sich ein Jahr zurückgehalten hat und jetzt gesagt hat, da ist eine dolle Geschichte, die habe ich voriges Jahr erlebt. Ja. Oder ob nicht irgendjemand gesagt hat, das wird mal gebracht, wenn es spannend ist. Aber ist spannend. Ist eine Vermutung, die naheliegend ist. Aber komisch ist, dass nun genau in dem Moment, wo Herr Brüderle... Aber genau dann wird sowas ja hervorgeholt. Ja, ja. Ne? Aber wir wissen ja auch nicht, ob das stimmt, was sie sagt. Ganz offensichtlich, wenn man den Artikel insgesamt liest, ich habe den gestern in Spiegel Online gelesen und die haben wohl ganz ausführlich darüber berichtet, was im Stern steht. Ich habe den Stern nicht gelesen. Mhm, ja, im Spiegel stand auch sehr viel drin, da hast du recht. Da habe ich das gelesen, ja. Und da hat sie die Situation geschildert. Es war im Hotel an der Bar mehrere Leute dabei, wo er sich dementsprechend verhalten hat. Mhm. Und sie hat auch geschildert, dass seine Mitarbeiterin am späten Abend dann zu ihm gesagt hat, es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Ja, das hat also alles, ganz offensichtlich ja, das scheinen hat, solche Vorkommnisse ja nicht einmalig zu sein. Ja, aber das hat sie so geschildert. Ja, es gibt dafür keine Zeugen. Ich hätte aber sofort erwartet, wenn so ein Vorfall nicht stimmt, dass heute von dem Büro Brüderle eine Erklärung gekommen wäre, völlig aus der Luft gegriffen oder sonst irgendwas. Brigitte, wir duzen uns. Du hast mich gerade gesiezt. Bitte duzen, das ist ja so. Ja gut, wirklich. Dann duzen wir uns. Da gebe ich dir wirklich recht. Also es haben viele Leute von der FDP, auch unsere Justizministerin, haben sich geäußert, auch sehr empört geäußert über den Artikel. Warum Brüderle selbst dazu nichts sagt, wundert mich auch. Wenn ich er wäre, wäre ich sehr empört über alles. Ja, dann würde ich mich dazu äußern, ja, und würde sagen, sowas kommt nicht vor bei mir. Ja, genau. Aber ganz offensichtlich... Das, da gebe kommt ich dir sowas ja vor. Ja. Und wenn das so war wie geschildert, dann finde ich, hat er eine nötige Abgrenzung verletzt. Das also, ist ein Mann, zweite Hälfte 60, der hat eine junge Frau vor sich, eine Journalistin, gerade ja, Mitte 20. Nee, so jung ist er auch nicht mehr, glaube ich. Ja, 28 stand im ja, ja. Spiegel. Bisse? Ja, dann okay. War sie voriges Jahr 27. Ja, ja. Gut. Okay. Aber du bist war das eine junge Journalistin, die da also einen Bericht wahrscheinlich über das Dreikönigstreffen gemacht hat und dann zufällig im selben Hotel übernachtet hat wie einige Leute, die da beim Dreikönigstreffen waren, wie auch immer. Und aber Brigitte, dann kann man sich unterhalten. Natürlich ist das auch spannend für eine junge Journalistin, sich dann an der Bar mit Brüderle oder anderen Leuten vom Dreikönigstreffen zu unterhalten. Mhm. Aber, wir wissen, wenn er sie dann fragt, wo sie herkommt und sie sagt, ich komme aus München, dann kann man sich über 1000 Sachen unterhalten, die in München interessant sind oder nicht interessant sind. Aber dann hat er überhaupt nicht zu qualifizieren, ob sie einen Busen hat, der in ein Dirndl passt oder nicht. Ja. Abgesehen davon, welcher Busen passt in Dirndl. Okay. Ist ja nun auch aber, wieder weiter begriffen. Aber wir wissen auch nicht, wie sehr sie geschäkert hat. Das wissen wir nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was da für eine Stimmung war. Vielleicht war da so eine lockere Stimmung, da sagt man das doch schon mal, ohne das Böse zu meinen. Würde ich auch vielleicht sagen in einem Gespräch mit einer Frau. Und im Übrigen, du bist eine erfahrene Frau. Jetzt frage ich dich. Ja. Ist es schlimm, wenn man einer Frau auf den Busen guckt? Ich kann doch keinem verbieten, irgendwo hinzugucken. Ja. Aber ich finde, wenn irgendjemand irgendwelche Bemerkungen über meinen Busen macht, dann sind das Leute, mit denen ich vertraut bin. Okay. Aber doch nicht Leute, die ich zum ersten Mal irgendwo okay. an einer Bar oder an einer Theke treffe. Okay, stimme ich dir auch zu. Das, ich das kenne, ich habe so in meinem Bekanntenkreis ein paar sehr, sehr attraktive Frauen, die sagen zu mir, wir finden das scharf, wenn die Leute uns, wenn die Männer uns auf den Busen gucken. Dafür haben wir uns die Busen machen lassen, damit die Männer hingucken. Ja gut, ich meine, wer sich Busen machen lässt, der verfolgt ja. damit einen bestimmten Zweck. Ja, genau. Das ist ein genau. ganz anderes Thema. Ja gut, aber wollen halt viele Frauen auch, dass sie attraktiv sind. Und eine Frau ist dann ja unter Umständen auch attraktiv. Ja gut. Ich sehe das ja auch, wie du es... Ich finde, da ist eine Abgrenzung verletzt, die nicht verletzt wird unter Menschen, die sich eigentlich fremd sind. Und ich finde auch, es ist eine Abgrenzung verletzt oder es ist einfach auch schlechtes Benehmen in meinen Augen, wenn jemand, der so viel älter und so viel lebenserfahrener ist. Ja, so Brigitte, ich würde doch nie hingehen. Ich bin, habe ich ja gesagt, 65. Ich würde doch nie hingehen und irgendeinem jungen Mann, den ich nett und sympathisch und attraktiv oder sonst was finde, den ich zufällig irgendwo treffe, mit dem ich irgendwo stehe, unter Umständen auch paar Worte wechsle, den würde ich doch nicht darauf ansprechen, ob er, was weiß ich, einen schönen Hintern hat oder also, so. Ich glaube, dass wir beiden uns auch auf einer großen Ebene gut verstehen und auch gleich ticken, wir beide, und gleicher Meinung sind. Ja. Aber, was ich wirklich nicht in Ordnung finde, ist, dass da ein Artikel geschrieben wird, mir ist es schon absurd, dass ich Herrn Brüder den Schutz nehme, was eigentlich gar nicht mein Ding wäre, aber ich mache es jetzt mal. Da steht da als Überschrift der Spitzenkandidat. Ja, ja. Und da wird ein Mann runtergeschrieben, auch eine Karriere, aufgrund dieser Äußerungen, die nicht mal belegt sind. Das ist das, was ich daran so komisch finde, was mir nicht gefällt. Ja, aber wahrscheinlich ist es so, dass er sich nicht dagegen wehrt oder sein Büro sich nicht für ihn dagegen wehrt. Weil sonst wahrscheinlich noch, irgendwo habe ich gelesen oder gehört, weiß ich jetzt gar nicht genau, dass andere Weinköniginnen sowas auch berichten könnten. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Will ich auch nicht weiter verbreitet wollen wir auch gar nicht weiter jetzt. Wissen. Genau. Aber, wir haben mal einfach der Dinge, vielleicht gibt es ja demnächst doch jetzt am Wochenende oder am Anfang der Woche eine Äußerung von Herrn Brüderle dazu. Im Prinzip muss er sich äußern, finde ich. Ja, finde ich auch. Wahrscheinlich, wenn er sich nicht äußert, dann schließe ich entweder daraus, die Sache ist so gelaufen, wie da geschildert. Mhm. Aber gibst du mir vielleicht... Das ist für ihn nichts Ungewöhnliches. Gibst du mir vielleicht auch grundsätzlich recht, dass wir nicht alle jetzt hysterisch werden sollen, dass man schon Angst hat, eine Frau anzugucken und da hat man eine halbe Anzeige an der Backe? Das ist doch Quatsch. Dafür kann jemand nicht angezeigt werden. Da kann ich. Sie schreibt dann in dem Artikel, dass sie das ungehörig findet. Ja. Und dem stimme ich zu. Gut. Das ist ein ungehöriges Benehmen. Wir drehen uns im Kreis, wenn es denn stimmt. Ne? Aber das haben wir jetzt genau... Es ist für mich eine verbale Belästigung. Ja. Es ist kein sexueller Übergriff in dem Sinne. Das ist richtig. Ja. Aber trotzdem, solche Belästigungen gehören sich auch nicht. So, klare Meinung von Brigitte. Ja. Ganz entgegengesetzter Standpunkt zu Wolfgang. Beide seid ja ungefähr gleichaltrig. Wolfgang war 66, du 65. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und dass du das hier geäußert hast. Gerne. Liebe Guten Brigitte, Tag. Alles Gute. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Jetzt fehlt nur noch Alice Schwarzer, die anruft. Dann sind wir komplett... Die hat sich ja, glaube ich, heute auch schon dazu geäußert. Aber die äußert sich ja immer zu solchen Sachen. Pascal. Pascal ist 36. Guten Morgen, Pascal. Hallo. Hallo, Pascal. Ich grüße dich. Um was geht's bei dir? Mein Thema fällt unter den Namen, kann man sagen, wie sage ich es meinen Kindern? Ja. Ich habe vor gut über 5 Jahren meine heutige Ehefrau kennengelernt. Mhm. Und sie hat damals eine Tochter mit in die Beziehung gebracht. Die stand kurz vor ihrem 2. Geburtstag. Mhm. Mittlerweile ist sie 7. Ja. Und wir haben noch eine kleine Tochter dazu bekommen. Ja, und jetzt stellt sich halt die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, ihr mitzuteilen, dass ich nicht der biologische Vater bin? Ihr habt immer so getan, als wärst du der Vater. Ja, weil sie, sag ich mal, sie war damals, wie gesagt, kurz vorm 2. Lebensjahr und sie war auch nicht in dem Alter, wo man sagen kann, okay, man sagt es ihr jetzt einfach mal direkt so auf den Kopf, dass sie es auch versteht. Mhm. Sondern, sie kennt mich nur als Vater, den Erzeuger, ich sage jetzt mal, der Erzeuger, der ist nicht da, ja, der ist ins Ausland und alles drum und dran. Mhm. Und der wird mit Sicherheit auch nicht mehr zurückkommen. Und ja, da sind halt viele Fragen, die da im Raum stehen, wann da der richtige Zeitpunkt für wäre, ja. Genau. Und jetzt fangt ihr an, darüber nachzudenken, dass es vielleicht bald so weit sein sollte, es ihr zu sagen. Mhm. Richtig, weil sie wird ja jetzt älter, sie wird reif, und man merkt jetzt die Schübe, weil sie auch jetzt in die Schule gekommen ist und wie sich halt alles entwickelt und sie redet ja so ganz. Und man merkt halt, dass sie den nächsten Schritt gemacht hat. Nur die Frage ist halt... Also ihr seid euch aber auch ganz einig, dass ihr es ihr auf jeden Fall sagen müsst. Auf jeden Fall. Halt, ja. 100%ig, weil das ist einfach ihr gutes Recht, das zu erfahren. Unbedingt, weil es ist auch so der Fall, dass, sage ich mal, unser komplettes Umfeld, also sie ist vollwertig, voll integriert, zu 100%, genauso wie die Kleine. Mhm. Auch bei Familie, Freunden, sie ist genauso Enkelin wie meine leibliche Tochter, sage ich jetzt mal. Und du magst sie auch so, genauso auf gerne jeden Fall. Wie deine... Sie ist für mich wie mein eigenes Kind. Ja. Mhm. Ja, also wir haben ein absolut super Verhältnis, ja, und es ist alles top. Und ja, aber man hat natürlich auch Ängste. Was passiert, wenn der Tag X kommt, man ihr das sagt, läuft alles so weiter, wie es jetzt gelaufen ist? Ändert sich was? Wird sich später vielleicht schon beschweren? Oder? Ja. Was meint denn deine Frau? Sie ist genauso hin und her gerissen wie ich auch. Ja, also sie ist genau klar der Punkt, dass wir das sagen, dass sie das erstens erfährt und vor allen Dingen, dass es auch von uns erfährt und nicht über irgendwelche andere, weil es, wie gesagt, auch viele Punkt. Halt wissen. Ja, das ist der Punkt. Ja. Dass auf keinen Fall es passieren darf, dass irgendein Kind ihr sagt, hör, du bist ja gar nicht dein Papa. Richtig, genau. Und dann steht sie da und natürlich ist es mein Papa. Nee, das ist nicht. Und das ist also, der Punkt. Pascal, ich bin ja nun kein Pädagoge, aber ich sage jetzt mal aus mit meinem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand. Ja. Würde ich das, wenn das meine, wenn ich in deiner Situation wäre, das Kind ist 7 Jahre alt, mit 7-jährigen Kindern kann man toll reden schon, würde ich es in einer vorsichtigen Art und Weise zusammen mit deiner Partnerin, würde ich ihr das erklären und sagen. Okay, also praktisch jetzt zeitnah schon. Würde ich machen. Okay. Allein schon aus der Angst, dass es irgendwie durchsickert. Und ja, natürlich, klar. Das Risiko ist immer mit dabei, ja. Und ich würde mich dann an deiner Stelle mit deiner Frau vorher genau besprechen, wie machen wir es, dass es sehr nett und sehr vorsichtig ist und dass es nicht zu krass ist für das Kind. Aber ich würde es bald machen. Naja. Wie ist sie denn so drauf? Was ist sie denn so von Typ, vom Kind? Ich sag mal, sie ist vom Kopf her wirklich weit, ja. Also sie ist halt eher ein bisschen zurückhaltender, bisschen ruhiger, der ruhigere Typ, ja. Aber ganz normal, also bei uns im internen Kreis, also unter uns vier, ist sie total ganz locker aufgeweckt, ganz normal, ja. Ich glaube, ja, meine Erfahrung ist, dass man Kindern sehr viel Wahrheit zumuten kann, wenn man ordentlich mit ihnen umgeht und respektvoll mit ihnen umgeht. Wir hatten ja hier auch schon oft das Thema Tod und Kinder. Da sind Kinder sehr empfänglich und man kann denen gut erklären und die denken auch differenziert und empfinden so. Und ich glaube, in dem Fall kann man das auch machen. Ihr seid zwei liebende Eltern und wenn liebende Eltern ihrem Kind etwas mit ihrem Herzen erklären, kann das nicht falsch laufen, bin ich ganz guter Dinge. Okay. Meint denn deine Frau auch, tendiert sie denn auch dahin, das vielleicht jetzt doch schon bald zu machen? Wir sind hin und her gerissen. Also ich habe jetzt auch mit Freunden im Bekanntenkreis mit vielen Leuten schon darüber geredet. Ja, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die es selbst betroffen sind. Ein Arbeitskollege von mir, der hat es mit 28 gesagt bekommen. Furchtbar. Ist aus allen Wolken gefallen. Furchtbar. Ja. Da habe ich gesagt, ja, so lange will ich mit Sicherheit nicht warten. Ja. Ich meine, es können so viele Sachen passieren. Auf Deutsch gesagt, ich könnte morgen einen Unfall haben und das heißt hier, sie bräuchte irgendwas in ein paar Jahren, ja, und dann, nee, das geht nicht, ist nicht ein richtiger Vater, zum Beispiel, ja. Das sind alles Sachen, die dir dann automatisch irgendwo durch den Kopf gehen. Was ist denn eigentlich mit dem richtigen Vater? Ist der sang- und klanglos verschwunden? Der ist, sage ich mal, so ein bisschen auf der kriminellen Schiene gewesen und ist abgeschoben worden. Ach so. Weil die Fragen werden dann natürlich später auch, wenn sie ein bisschen älter kommen. Wer ist es? Wo ist er? Was hat er gemacht? Wie kann ich den vielleicht erreichen? Sie hat weder akzeptiert noch angenommen noch sonstiges. Sie hat ihn noch nie gesehen. Also sie haben sich nie gesehen. Ah, verstehe. Und das war eigentlich, sie hat meine Frau hat die Kleine bis zu den ersten 2 Jahren also komplett alleine aufgezogen mit ihrer Mutter zusammen. Ah ja. Und seitdem halt mit mir. Und ja, es läuft eigentlich wirklich, also die Ehe ist super, ja, mit den Kindern läuft es absolut super, ja, und aber man hat halt diese Ängste, was ist, wenn sie es gesagt kriegt, bleibt alles beim Alten. Das ist halt das Hauptthema. Ich glaube, wenn ihr das in entsprechender Art und Weise sagen werdet, und sie spürt ja letztendlich eure Liebe und auch deine Liebe, da wird das am Anfang eine Irritation sein, aber dann wird alles beim Alten bleiben, bin ich ganz sicher. Okay. Lieber Pascal, dir und deiner Familie alles Gute. Von Danke, wünsche ich dir auch. Schönes Wochenende. Das Gleiche. Können wir gleich ein Autogramm haben? Gerne, wir rufen dich nochmal an. Alles klar. Tschüss, Pascal. Ciao. Danke dir, schönes Wochenende. Ja? Danke, ciao. So, liebe Leute, das war's für heute. Und für diese Woche in der Technik heute Friedrich Marquardt. Wir gehen jetzt ins Wochenende und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ein grusames Wochenende vielleicht, wenn ihr nicht arbeiten müsst und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht und das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt ausspioniert. Schönes Wochenende, schlaft schön und gute Nacht jetzt. Bye bye, tschüss.